Und dann willst du aber jetzt mal machen. Der lockt mir jetzt einmal ein Scherz, einmal Ja sagt. Einmal raus damit hier. Hier der Große dabei, 15. Weg damit hier. Und er ab dafür. Der Drachenbaum dabei, 15. Komm her, weg damit hier. Komm her, wir den hat hier. Und der Goldfinger dabei, komm her, 15 Euro. Alles zusammen, wir will das wieder ganz großen Marantane haben. Ach, das mache ich wohl. Einmal 15. Hier, wenn noch einmal die dicke Blutpalme jetzt hat hier. Komm her, raus damit hier. Komm her, hier. Die alleine kostet normal das Geld. Warte mal 15. Weg damit hier. Komm her, Aradienbaum einmal dabei. Komm her, noch einmal der dicke einmal dabei. Weg damit hier. Und der Gottfinger dabei. 15 Euro da weg damit hier. Einmal jetzt raus hier. Egal hier. Komm her, noch einmal ganz schnell hier. Ab dafür der Fette hier. Hier ist das der Ware. Komm her, alle mal 15. Komm her, ich krieg keinen Müll hier. Guck mal hier, was das für eine Ware ist hier. Noch einmal dabei. Raus damit hier. Der auch noch einmal dabei. Komm her, und der alle einmal dabei. Hier 15, raus damit, wir müssen mal haben. Vorne einmal. Raus hier so etwas einmal. Sobald ich jetzt einmal dabei bin, einmal dabei, hier ganz schnell. Wer sagt einmal Ja? Wer will den dicken Kautschukbaum haben? 15 wäre zu teuer. 12, 11. Wer sagt einmal Ja, komm her, ich mach ihn billig. 5 Euro, weg damit. Da, gib mal raus. 5 Euro, habe ich jetzt gesagt. Ja, guck mir nicht, beeil dich mal, Mensch. Oh Gott. Na ja, weg damit hier. Komm her, noch einmal ganz schnell jetzt. Ja, raus damit, guck mal hier. Hier für 5 Euro weg, damit wäre es da nochmal schnell. Für einen Fünfer, hallo. Nee, ne? 5 Euro, da, weg damit. Wahnsinn. Weil wer noch schnell einen haben möchte hier. Hier sind sie gleich alle. Dann sind sie gleich alle hier. Komm her, alle mal der dicke 5 Euro, wäre es da nochmal schnell beim Kautschukbaum. Raus damit hier. Einmal egal, der Kautschukbaum, 5 Euro. Ab dafür hier. Raus hier. Weg damit hier. Wahnsinn, wer den noch einmal hat hier. Das ist sogar noch eine Strelitzchen, die ich hier habe. Der Ahnung hat Strelitzchen. Ja, das schon mal in Teneriffa, aber wachsen die auch frei. Strelitzchen, nur die kosten in Deutschland mal gerade. Ja, 25 Euro. Hier, ich habe das letzte Zypernglas. Ich habe noch ein ganz dickes Zypernglas. Hier, wer einen trockenen Raum hat, guck mal hier. Mal normal andere Gärtner drei von. Weil keine 15, 12, 11, weiß das letzte ist, wisst ihr was? Auch keine 10, 9, hier 5 Euro weg damit das Zypernglas. Einmal weg hier. Muss immer im Wasser stehen. Oh, das ist eine Bougainvillea. Ja, da habe ich sogar einen Hammerpreis. Ja? Ja, schon billig. Oder wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Was machen wir jetzt? Ahnung hat. Der läuft mir jetzt einmal was ganz Bescheuertes. Einmal ein Scherz. Einmal was ganz Bescheuertes, wer jetzt Ahnung hat. Das ist eine Bougainvillea, eine brasilianische Orchidee. Normalerweise seht ihr sowas in der Form gar nicht. Wir haben in Deutschland gehandelt, da bei uns im Laden 18,95 in der Stärke. 17, 16, 15. Wäre schon billig, 12, 11, 10, 9, 8. Komm her, ich mache den letzten Preis ganz schnell 7 Euro, wie wir sagen, die Bougainvillea. Und was einmal ganz anders, weil den dicken Eimer 15, der den hat. Von mir lange Rede, kurzer Sinn jetzt, erlaubt mir einmal Scherz. Einmal was Irres. Nehme einmal den Philo dabei. Einmal ganz schnell, wer Ja sagt. Den Zuckerbaum einmal dabei. Raus damit 15. Und er soll einmal leben wie die Fürsten hier. Egal, wer den hat hier. Von mir und das Elefantenrohr dabei. 15 Euro weg damit. Einmal raus jetzt hier. Einmal ab hier. Weg damit. Tja, weil es da steht, als wenn. Ja, da vorne. Ja. Guck mal hier, was ist das für eine Bougainvillea? Seht ihr das? Haben wir alle mal ganz schnell raus mit 15.